Sich in das Schloss. sie Herr Leonhard. Dieser Ton, mit welchem Recht? Komm schon, lass sie dich vor. Halt die Zunge. Kommt er vor, fürchtet nicht die Strafe, dünkt mich reichlich. Immer grün, ewig gleich bleibt euer Antlitz. Verliebt in euer Fräulein Tochter. ich gleich viel. Symbolisch mein ich's, selbstverständlich. Doch unverblümten mein ich, wünsch ich sie zu küssen und mein Etwegen. Küssen sie auf mich. Ich lieb dich, welche Stirne vergib dich, als Schmerz, ins Gold, Effizienz, und ganz so wie Satz, ins Netze, Effizienz. Verzeiht, mit eurer Erlaubnis. Zeiget euch fröhlich. Das ist einer deiner Streiche, du verruhter Taschenspieler, Kommissionsrat ohne Umschnitt. Erfunden ihn mit dieser Schlinge, wenn ich schritt ihm um den Hals, dort den Goldschmied, rasch gehandelt, rasch gehandelt. Kommissionsrat, rasch gehandelt, rasch gehandelt. Er bekommt, was er verdient. Alles gleicht sich wieder aus. Bist das du? tun.